Also dies ist jetzt, um in der Terminologie zu bleiben, ein Block. Der erste nämlich. Nein, der Teil, der jetzt kommt, hat etwas zu tun mit denen, die beteiligt sind an diesem Gottesdienst. Und das finde ich mal gut. Das sind mindestens drei junge Damen. Das ist eine ältere Dame und ein älterer Herr. Entschuldigung, der ist schon Opa, der ältere Herr, deshalb sage ich das so. Also ich bitte euch, mal nach vorne zu kommen. Viora, magst du auch kommen? Und ihr drei vom BU und Dieter. Klar, älterer Mann. Logisch. Wir hatten gestern einen Umzug, inklusive unseres Enkelkindes, und ich fühle mich tatsächlich in einem uralter Mann. Also, der biblische Unterricht hier in der Gemeinde findet schon etliche Zeit statt. Aber so ähnlich wie bei den Studenten. Immer online. Ich weiß gar nicht, habt ihr euch schon einmal live getroffen und in Farbe? Ja, tatsächlich durften wir die erste Zeit noch live zusammenarbeiten, aber es gab, wie wir alle wissen, dann ja im letzten Frühjahr dann schon den ersten großen Lockdown, wo wir dann auf Online-Unterricht umgestiegen sind, teilweise auch mit Zeiten, wo wir erstmal ausgesetzt haben, weil wir nicht wussten, wie geht es überhaupt weiter und dürfen wir uns irgendwann in absehbarer Zeit wieder treffen? Und ich glaube, es war für uns alle eine sehr große Herausforderung, weil wenn man so einen roten Faden spinnen möchte über das Alte Testament zum Neuen Testament hin und man einfach wochenlang nicht miteinander unterwegs sein kann oder monatelang, ich glaube, das war für uns alle nicht so ganz einfach, aber die haben es toll gemacht. Ich gebe mal weiter an Theresa für den Eindruck. Ja, es war ein bisschen schwierig für mich, dieser erste Unterricht online. Ich bin kein Profi, ich bin die Anfängerin gewesen. Aber es ging und ich habe auch einiges gelernt oder auch lernen müssen. Und ja, eigentlich bin ich dafür dankbar, dass ist alles gut gelaufen und dass wir das alles zusammen geschafft haben. Cool. Max, nennt einfach mal kurz euren Namen. Ja. Nicht alle kennen euch. Ich bin Lisanne, ich bin 14. Also ich bin Amelie und ich bin 13. Ich bin Jana und ich bin auch 13. Ja, cool, vielen Dank. Wenn ihr über den Bibelunterricht nachdenkt, gibt es so irgendeinen Aufhänger, wo ihr sagt, das fand ich gut. Hat jemand eine Idee? Also ich finde eigentlich alles. Also man hat immer sehr viel gelernt. Und du musst das Mikrofon etwas näher zum Mund nehmen, dann hören die Leute das besser. Jetzt? Ja. Also ich finde eigentlich alles. Also man konnte sehr, sehr viel lernen. Ja, also ich finde alles gut. Danke. Nun ist ja Bibelunterricht ein bisschen sowas wie Schule. Und Schule am Nachmittag, mag man gehen oder wird man gefahren? Also ich finde es nicht wirklich wie Schule. Also man lernt halt trotzdem was, aber man hat ja trotzdem so die Freunde da und ist alles entspannter. Also nicht so streng vor allem auch. Theresa, worin siehst du die eigentlich große Herausforderung, wenn man jetzt so mit Jugendlichen über biblische Themen redet? Was ist so die Schwierigkeit? Ja, also ich rede sehr gerne über die biblischen Themen. Also mit Jugendlichen habe ich auch schon ein paar Mal mit Heinrich den Unterricht gemacht und fand ich das sehr gut. Und ich fühle mich geehrt, dass ich das machen dürfte. Ja. Mir macht das Spaß und wir gucken, wie sich das alles weiterentwickelt in unserer Gemeinde, weil wir eben so wenig Kinder haben. Ja. Aber vielleicht wird es wieder vorwärts gehen. Ja, danke schön. Als du von dem Bibelunterricht gehört hast, dass es das gibt und du überlegt hast, ob du da mit dabei sein sollst oder vielleicht dir jemand gesagt hat, du sollst mit dabei sein. Was war dein erster Gedanke? Ja. Ja. Dieter, vielleicht noch einfach ganz kurz was zu dem Rahmen, in dem ihr eigentlich hier miteinander unterwegs seid. Wie lange geht Bibelunterricht? Also wir wären eigentlich jetzt schon im Frühjahr fertig gewesen, regulär, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Das heißt, wir sind seit jetzt mehr als 2 Jahren unterwegs. Und wir planen ja dann zum 10. Oktober den Abschlussgottesdienst. Der steht jetzt soweit. Und ja, das heißt, ihr habt dann ein halbes Jahr verlängert. Und trotzdem muss ich sagen, es gibt sehr viel Stoff und Stofffülle eigentlich in diesen entsprechenden Unterrichtsmappen. Und wir haben tatsächlich nur einen Teil davon schaffen können. Das ist jedes Mal so. Man hat eine große Auswahl an den Themen. Aber ich hätte eigentlich gerne noch auch etwas multimedialer gestaltet, insofern, dass wir hier zusammen einen Film gucken oder so etwas. Und das ist doch irgendwie jetzt, hat es nicht stattfinden können. Und ich hoffe, dass wir dann bei der nächsten Runde einfach auch gemeinsam mehr lernen, wie man das dann aufziehen kann. Aber so wie es jetzt, sagen wir, unter diesen Rahmenbedingungen, wie es gelaufen ist, finde ich das toll, wie die Mädels mitgemacht haben. Herzlichen Dank. Ihr habt einen ersten Eindruck bekommen von denen, die beteiligt sind. Und der heutige Gottesdienst ist die Lektion, die sonst morgen drankommen würden. Morgen kommt dann der andere dran. Also Montag ist ja immer biblischer Unterricht, ne? Und der heutige Gottesdienst steht unter dem Thema, das eben eigentlich morgen dran wäre. Dafür gehen wir morgen mit den Kindern Eis essen. Okay, herzlichen Dank. Ihr beide dürft Platz nehmen. Euch brauche ich noch einen Moment. Einer von euch kann zur Tür gehen und die Tür aufhalten und zwei können den Tisch holen, der direkt vor der Tür steht. Ist das okay? Dankeschön. Muss man steigern sein. Sehr gut. Am besten stellt ihr den so hin, dass ihr zu dritt da drumherum stehen könnt und die kürzeste Person hat die Chance, hinter dem Tisch zu stehen und die anderen müssen. So, ihr kriegt jetzt von mir jeder 6 Streichhölzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die anderen könnt ihr euch jetzt selbst rauszählen. Währenddessen kann ich schon erzählen, worum es geht. Jeder von euch kriegt 6 Streichhölzer und hat eine Aufgabe zu lösen. Und diese Aufgabe hat damit zu tun, dass ihr mit Hilfe dieser 6 Streichhölzer, jeder von euch, 4 Dreiecke darstellen sollt. Also wenn man 3 Streichhölzer zusammenlegt, ergibt das ein Dreieck, ne? So, müsst man überlegen. Aber jetzt habt ihr 6 Streichhölzer und sollt damit 4 Dreiecke darstellen. Nein, nichts durchbrechen. Und nicht verlängern. Also das ist eine Aufgabe, die mit dem, kannst du ein bisschen auf die Seite kommen hier, dann ist das leichter für dich, dann können wir nicht. Nee, alles gut. Also das ist eine der Aufgaben, vor die man manchmal gestellt wird, wenn man in Bibelunterricht geht. Und da muss man richtig überlegen, was mache ich denn damit jetzt? Also wenn ihr den Eindruck habt, ihr kommt nicht richtig weiter, ihr dürft euch noch jemand zur Hilfe holen. Vielleicht gibt es ja jemand, von dem ihr sagt, der hat vielleicht eine Idee. Ja, das wäre nicht so verkehrt, das ist auch erlaubt. Könnt euch auch untereinander beraten, das ist mir auch egal. Aber ich gebe euch noch 2 Minuten. Warst du im Bibelunterricht? Ich muss das mal fragen. Okay, dann bin ich beruhigt. Da kam das nicht vor. Ich bin ziemlich sicher. Soll ich dir auch noch mal 6 geben? Ich habe noch welche in der Tasche. Logisches Denken ist natürlich ganz. Ja. Also es gibt unterschiedliche Lösungsansätze dafür. Das glaube ich schon gerne. Man könnte auch probieren, Dinge übereinander zu legen. Aber immer nur die 6 benutzen, die ihr habt. Also, jetzt halten wir die Kamera hier drauf. Ne? Könnt ihr sehen? Nein, könnt ihr natürlich nicht sehen. Amelie hat ein Viereck gebildet und da hinein ein Kreuz gelegt aus den Streichhölzern. Jana hat dabei die richtigen Dimensionen benutzt, das versucht. Aber, das ist noch nicht die eigentliche Lösung. Ich muss euch enttäuschen. Wir machen das zusammen. Legt mal ein Dreieck hier in die Mitte. Ein Dreieck. Na, nur einer von euch, ist egal. Die anderen werden gebraucht als Mitarbeiter. So, und jetzt nimmt jeder von euch einen Streichholz und stellt ihn in eine Ecke rein von dem Dreieck. Innen rein. Ja, du kannst natürlich, musst festhalten. Und jetzt neigt mal die Köpfe zueinander, der Streichhölzer. Könnt ihr jetzt sehen, was ihr hier habt? Was habt ihr hier jetzt vor euch? Eine dreieckige Pyramide. Ne? Und die besteht aus 4 gleich großen Dreiecken. Warum? Was bedeutet diese Übung? Diese Übung bedeutet, man darf nicht immer nur in einer Dimension denken. Wir müssen mehrdimensional denken. Und wenn wir über das Thema, das heute dran ist, es geht um die Dreieinigkeit, es geht um die Trinität, es geht darum, dass Gott uns in verschiedenen Personen begegnet. Und das kriegen wir nicht hin, wenn wir nur eindimensional denken. Das geht nicht. Da ist eine Grenze unseres Denkens. Ich habe euch einen Stift mitgebracht und den habe ich nicht, der war schon hier. Entschuldigung. Ich male das hier mal auf, dass ihr das sehen könnt. Das ist ein Dreieck. Und ich schreibe hier in die Mitte Gott rein. So, wir denken miteinander darüber nach, wie begegnet uns Gott? Wie begegnet uns Gott? Er begegnet uns. Was würdet ihr für eine Antwort geben? Wie begegnet uns Gott? Mit Liebe. Okay, ich schreibe das hier mal hin. Könnt es auch malen. So, okay. Oder vielleicht muss ich die Frage anders stellen. Wenn man über Gott nachdenkt, als was oder als wer begegnet er uns? Ich schreibe das mal hier oben hin. Vater. Ja? Ja, okay. Das kürze ich jetzt ab, weil ich nicht mehr so viel Platz habe. Schreibt das hier rechts in die Ecke, Heiliger Geist. So. Genau, fehlt uns noch, ne? Ja. Genau, finde ich auch. Ich mache an dieser Stelle noch etwas und dann haben wir den ersten Block auch schon zu Ende. Ich schreibe hier dreimal das Wort ist hin. Und jetzt seht ihr das, was ihr eben gebastelt habt. Gott begegnet uns als der Vater. Gott begegnet uns als der Heilige Geist. Gott begegnet uns als Jesus Christus. Und wenn hier steht ist dreimal, dann ist das tatsächlich die Beschreibung, die wir in der Bibel haben. Gott ist Geist. Gott ist der Vater, Gott ist Jesus Christus. Wir machen an der Stelle den Schnitt. Ihr dürft wieder Platz nehmen und wir singen ein Lied zusammen. In Christus ist mein ganzer Halt. Ihr seid nochmal dran. Darf ich euch nochmal bitten, hier nach vorne zu kommen, ihr drei? Cool. Ich musste meine Malerei ein bisschen ergänzen. Diese Grafik zeigt, Gott begegnet uns als Jesus Christus in seinem Sohn. Gott begegnet uns als der Vater. Gott begegnet uns auch als der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist ist nicht der Vater. Der Heilige Geist ist doch nicht Jesus Christus, der Sohn. Jesus Christus, der Sohn, ist nicht der Vater. Und das ist ein Problem. Wie können wir denn das denken? Das kriegen wir kaum richtig hin. Im dritten Jahrhundert hat ein Theologe der damaligen Zeit, Tertullian, dieses Phänomen, dass Gott uns in der Bibel auf so unterschiedliche Weise begegnet, mit dem Wort Trinität beschrieben. Dreieinigkeit. Und er hat damit etwas versucht zu beschreiben, was wir in der Sache in der Bibel finden, auch wenn das Wort so direkt da nicht drin steht. Das stellt uns immer für eine große Herausforderung. Und jeder Theologe, der eine Dogmatik geschrieben hat, der muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen und muss versuchen, eine Spur dafür zu finden, die anderen hilft, zu verstehen, um was es geht. Ich möchte jetzt gerne mit euch dreien ein bisschen darüber nachdenken, an welchen Stellen oder durch was für Ereignisse oder durch welche Bibelworte vielleicht Gott uns so oder so oder so begegnet. Wenn ihr darüber nachdenkt, dass Gott der Vater ist. Gibt es irgendeine Geschichte der Bibel, die euch einfällt, die dazu gehören könnte? Müssen wir scharf überlegen. Ne? Cool. Die Geschichte finde ich gut. Lukas 15 steht die. Ja, das ist klasse. Das ist so eine Geschichte, die das sehr deutlich macht. Da erzählt Jesus etwas über seinen Vater, über Gott. Und er macht das mit dieser Geschichte, in der beschrieben wird, dass ein Vater seinen Sohn gehen lässt, als der gehen will, und doch auf ihn wartet, ob er nicht wieder zurückkommt. Ja? Ich schreibe das hier mal hin, diese Bibelstelle, Lukas 15. Und sie zeigt etwas von Gottes Liebe und sie zeigt etwas von seinem Interesse an uns Menschen. Ja, Gott der Vater. Gott begegnet uns, aber wenn wir darüber nachdenken, auch noch in anderer Weise als der Vater. Zum Beispiel für das Volk Israel. Da wird im Buch des Propheten Jeremia zum Beispiel davon gesprochen, dass Gott wie ein Vater ist für dieses Volk, für die Menschen, die zu diesem Volk gehören. Auch das wäre so eine Bibelstelle, die davon spricht. Wenn wir, gehen wir zu dem zweiten Begriff, über Jesus Christus nachdenken. Was fällt euch so ein? Gott begegnet uns in der Person von Jesus. Was fällt euch dazu ein? Die Auferstehung. Okay, ich habe ein ganz einfaches Symbol für die Auferstehung. Das ist wie das geöffnete Grab, ne? Nur so eine Tür. Gibt es noch was anderes dazu, was man über Jesus so sagen könnte? Wie Gott uns da begegnet? Okay, ich male eins daneben noch. Die Kreuzigung. Was hat Jesus erlebt, als er gekreuzigt wurde? Dass er von Gott verlassen war. Schreckliche Situation. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er gerufen, als er da am Kreuz hing. Und doch ist er diesen Weg gegangen ans Kreuz, für uns Menschen. Fehlen mir noch zwei Sachen. Ja? Okay, wunderbar. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ein Dreieck. Spitze nach unten. Könnte auch ein Pfeil sein. Jetzt fehlt noch eins. Könnt ihr euch vorstellen, wovon das spricht? Ein Dreieck, aber umgekehrt. Ja? Genau das. Das beschreibt, was passiert ist. Jesus Christus kam von Gott aus seiner Ewigkeit zu uns Menschen. Er wurde Mensch, wie wir. Jesus hat unter uns gelebt und er ist für uns gestorben. Gott hat ihn auferweckt von den Toten und er lebt jetzt wieder in der Ewigkeit bei Gott. Er ist aufgefahren in den Himmel. Man könnte jetzt nochmal dasselbe Symbol, was hier steht, hier daneben schreiben. Denn das ist unsere Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Aber wenn wir über Gott, wie er sich uns in Jesus Christus zeigt, nachdenken, dann müssen wir über diese Dinge nachdenken. Er ist gekommen, er ist für uns gestorben, er ist auferstanden und er ist zurückgegangen in Gottes Ewigkeit. Was können wir denn sagen zum Stichwort Heiliger Geist? Da wird es kompliziert, ne? Ja. Also ich sag euch mal, was ich mache so normalerweise. Es könnte ein Wassertropfen sein, könnte auch eine Feuerflamme sein. Und das Zweite, was ich mache, ist das. Ich war gerade an der See, da sieht man so viele Möwen. Aber in der Bibel wird von der Taube gesprochen, wenn sie über den Heiligen Geist geht. Deshalb habe ich nur die Flügel gemalt von einem Vogel. Das ist am einfachsten für mich. Gott begegnet uns als der Vater und er zeigt uns seine Liebe zu uns Menschen. Gott begegnet uns in Jesus Christus und Gott begegnet uns im Heiligen Geist. In dem Ereignis von Pfingsten, Apostelgeschichte 2 beschrieben, wird das deutlich. Wir hören nachher noch etwas dazu. Ich glaube, das ist im Moment erstmal das, was wir brauchen und worüber wir hier miteinander nachdenken. Und ja, wir machen die Zäsur, damit der Gottesdienst nicht so lang wird. Ihr dürft Platz nehmen und wir hören noch ein Lied. Ja, wir kommen jetzt zur Schriftlesung. Und ich bitte dazu, wenn es möglich ist, aufzustehen. Ich lese Apostelgeschichte 2, 14 bis 36. Apostelgeschichte 2, 14 bis 36. Die Pfingstpredigt des Petrus. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren dringen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern es ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, Joel 3, 1 bis 5. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf all meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes. Wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm im Psalm 16, 8 bis 11. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er sieht, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden. Von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm, was Gott ihm verheißen hatte, mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst im Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Amen. Wir setzen uns. Diese BU-Einheit, Bibelunterrichtseinheit, beschäftigt sich einerseits mit der Dreieinigkeit, mit der Trinität Gottes, und andererseits mit einem Text, der so in der Bibel auch nicht vorkommt, aber inhaltlich schon, nämlich dem Glaubensbekenntnis. Und ich möchte euch an dieser Stelle einladen, dass ihr unsere richtig alten Gemeindeliederbücher zur Hand nehmt. Die liegen neben euch auf dem Platz und wenn irgendwo noch eins übrig ist, würde ich auch noch eins nehmen. Folgendes, ihr braucht den ersten Text, der hinten vor den Sachangaben zu den Liedern steht. Ganz hinten auf der Seite 721, wenn ich das richtig weiß. 761. Dort steht das Glaubensbekenntnis. In jeder evangelischen Kirche wird am Sonntagmorgen das Glaubensbekenntnis im Rahmen der Liturgie gesprochen. In unserer Gemeinde ist das nicht die Tradition, aber der Glaubensinhalt ist trotzdem derselbe. Und darum sprechen wir das an dieser Stelle miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als es für mich darum ging, das Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen, bin ich immer an einer Stelle gestolpert. Nämlich die, wo es heißt, hinabgestiegen in das Reich des Todes oder der Toten. Da habe ich richtig Mühe gehabt, mir das einzuprägen. Möglicherweise gibt es andere Ecken, die anderen schwerer fallen. Das Glaubensbekenntnis beschreibt inhaltlich unseren Glauben. Das ist, glaube ich, die erste und wichtigste Sache daran, dass wir sagen müssen, ein Glaubensbekenntnis, der Sinn eines Glaubensbekenntnisses ist, dass es unseren Glauben beschreibt. Den Glauben an Gott, den Vater. Den Glauben an Jesus Christus, der als sein Sohn in diese Welt kam. Und es wird ja detailliert beschrieben, um was es ging. Und den Glauben an den Heiligen Geist, die dritte Person Gottes. Und an das, was daraus sich ergab. Und darum haben wir diesen Text gehört aus Apostelgeschichte 2. Das war die erste große Rede des Apostels Petrus. Als Ergebnis der Ausgießung des Heiligen Geistes und als Ergebnis der Reaktion der Menschen auf das, was damals dort geschehen ist. Tausende waren in Jerusalem zusammen und haben miterlebt, was dort geschah, dass Gott seinen Geist auf die Menschen gegeben hat. Es war ein Ereignis, das nicht heimlich irgendwo hinter Mauern eines Hauses passiert ist, sondern öffentlich. Gott hat sich zu dem Glauben der Menschen bekannt und er hat erfüllt, was er verheißen hat. Und es ist die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde. Es ist die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Es hat seine Bedeutung bis heute. Gott hat seinen Geist gegeben in die Herzen von Menschen. Petrus beschreibt in dieser Predigt, worauf das fußt, nämlich auf Aussagen des Alten Testamentes und wohin es führt. Dahin, dass Menschen aufgefordert werden, herausgefordert werden, diesem Gott zu glauben. Das ist die Herausforderung unseres Lebens bis heute, diesem Gott zu glauben. Also das Glaubensbekenntnis beschreibt, was ich glaube. Und indem es beschreibt, was ich glaube, grenzt es auch ab von anderen. Das ist die Bedeutung eines solchen Glaubensbekenntnisses, dass wir damit auch markieren können, das glauben wir und das glauben wir nicht. Und es ist ganz interessant, über die Taufe steht an dieser Stelle gar nichts, ne? Weil sie nicht die gleiche Bedeutung hat wie die anderen Dinge. Man könnte dieses Bild von der Abgrenzung auch so beschreiben, wie es im Unterrichtsmaterial des Baptistischen Bundes der Gemeinden steht. Da haben sie in ihrem Material das Bild einer Stadt, die mit einer stabilen Mauer umgeben ist. Man sieht über die Mauer hinweg die Häuser, die zu dieser Stadt gehören. Und man sieht das Stadttor. Und die Autoren dieses Materials beschreiben, dass das Glaubensbekenntnis auch so etwas ist wie ein Schutzraum. Ich kann mich dahin zurückziehen. Ich kann darauf mein Leben bauen. Und ich weiß, wenn ich mich auf diesen Gott einlasse, dann kann ich geborgen sein, selbst in schwierigen Lebenssituationen. Das Glaubensbekenntnis hat drei Artikel. Es beschäftigt sich zuerst mit Gott, zunächst als nächstes dann mit Jesus Christus und im dritten dann mit dem Heiligen Geist und der christlichen Kirche. Und da merkt ihr wieder, warum das Thema der Dreieinigkeit und das Glaubensbekenntnis so viel Sinn macht, es miteinander zu behandeln. Ich möchte gerne wir haben heute Morgen gar nicht so viel Zeit dafür, eingehen auf das, was in diesem dritten Artikel beschrieben ist. Ich glaube an den Heiligen Geist, die christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Vergebung der Sünden, Auferstehung und ein ewiges Leben. Mein Eindruck ist, dass wir neu lernen müssen, dass Gott uns durch seinen Geist die Möglichkeit gibt, ihn zu erfassen, mit ihm zu leben und zu hören auf das, was er uns sagt. Man könnte die Grafik, die ich hier versucht habe darzustellen, noch weiter ausführen. Interessant ist, Jesus hat zu seinen Jüngern über den Heiligen Geist Folgendes gesagt. Er hat gesagt, es ist nötig, dass ich gehe, damit der Heilige Geist zu euch kommt. Damit unterscheidet er sich von ihm, nicht? Und ich werde den Vater bitten, und er wird den Heiligen Geist zu euch senden. Und damit beginnt im Leben eines Menschen etwas Neues. Und wer die Apostelgeschichte liest, der stößt immer wieder auf dieses Phänomen, auf diese Aussagen, die beschreiben, wie Menschen in ihrem Leben ergriffen worden sind von der Erkenntnis, wer Gott eigentlich ist und was Leben mit ihm ausmacht. Und es ist egal, es waren Menschen, die aus dem jüdischen Glaubensraum kamen. Es waren Menschen, die aus dem römisch-griechischen Lebensraum kamen. Es sind Menschen von überall in der Welt, die erfahren, bis heute erfahren, was das heißt, wenn ich mich einlasse auf eine Beziehung zu dem Gott, wie mein Leben plötzlich verändert und erneuert wird durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ich finde das ein sehr spannendes Buch innerhalb der Bibel, dann merken wir, welche konkrete Auswirkung das hat. Ich erzähle einmal eine Geschichte, die in der Apostelgeschichte 8 steht. Da ist ein Mann namens Philippus, der arbeitet in einer bestimmten Stadt und er bekommt von Gott einen Auftrag, auf eine einsame Straße zu gehen, die Straße nach Gaza. Was macht er? Er macht sich auf den Weg. Der hat keinen Bibeltext bekommen, um das zu tun. Er hat eine innere Stimme gehört. Das zu tun, sprach der Heilige Geist zu ihm. Mach dich auf die Straße nach Gaza. Und er geht los. Keine Ahnung, wie lange der laufen musste, um dahin zu kommen. Aber zeitgleich ist auf dieser Straße ein Mann unterwegs, der genug Geld hatte, um nach Jerusalem zu reisen mit einem Pferdewagen oder einem Eselskarren, ich weiß nicht wie, ja, der genug Geld dafür hatte, sich in Jerusalem eine Schriftrolle zu kaufen, der in der Lage war, diese Schriftrolle zu lesen. Der hat eine gute Schulbildung und er saß auf dem Rückweg von Jerusalem mit seiner Schriftrolle da und hat in der Bibel gelesen und hat nichts verstanden. So beschreibt es uns die Bibel in Apostelgeschichte 8. Und während der Philippus, weil Gott ihm den Auftrag gegeben hat, auf dieser Straße in Gaza entlang wandert, sieht er diesen Wagen und kriegt einen weiteren Impuls. Halte dich mal zu dem Wagen, geh mal dahin. Und er geht in die Nähe und hört, wie dieser Mann halblaut den Bibeltext liest. Und dann sagt er zu ihm, verstehst du eigentlich, was du liest? Und er sagt, nee, wie soll ich das denn verstehen? Gibt ja niemand, der mir das erklärt. Kannst du mir das erklären? Komm rauf. Und der Philippus steigt auf diesen Wagen und während der Wagen weiterfährt, der Heimat dieses Mannes entgegen, der kam aus dem Raum Äthiopien, erzählt Philippus diesem Mann, wer Jesus Christus ist. Ausgehend von dieser alttestamentlichen Text, eine Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und sie kommen in der Nähe eines Gewässers vorbei und da sagt dieser Mann zu ihm, da ist Wasser, kann ich mich eigentlich taufen lassen? Und Philippus sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist das möglich. Der Mann sagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und Philippus sagt, dann taufe ich dich. Und sie halten den Wagen an und die steigen miteinander in das Wasser und der äthiopische Finanzminister, so wird er beschrieben, wird getauft. Und im nächsten Moment ist der Philippus verschwunden und wird überhaupt nicht mehr gesehen. Der Mann steigt wieder in seinen Wagen und fährt weiter nach Hause. Aber anders als eine halbe Stunde vorher. In meiner Bibel, Luthertext, steht drinne, und er zog seine Straße fröhlich. Ich finde das so einen coolen Satz. Der ist unterwegs und man erfasst in diesem Satz, was in dem Leben dieses Mannes anders geworden ist. Der hatte genug Geld, um nach Jerusalem zu reisen. Er hatte genug Geld, um sich ein Buch, eine Schriftrolle zu kaufen. Die hat ein Vermögen gekostet. Der war klug genug, um sie lesen zu können, aber verstanden hat er nichts. Aber dieser Mann hatte eine Sehnsucht. Er hatte eine Sehnsucht danach, dass er mit Gott zu tun haben kann und mit ihm leben kann. Und Gott schickt diesen Philippus, der fähig ist, auf das zu hören, was Gott ihm sagt. Und der in der Lage war, diesem Mann zu erklären, wer Jesus Christus ist. Und der Mann kommt zum Glauben und sein Leben erfährt eine tiefgreifende Kurskorrektur. Er zog seine Straße fröhlich. Christliche Kirche entsteht immer, wenn Menschen ihr Leben öffnen für den lebendigen Gott. Um nichts anderes geht es, als dass wir unser Leben aufmachen für den Gott, der in seiner Liebe Mensch geworden ist in Jesus Christus. Und der nichts anderes möchte, als dass wir seine Kinder werden. Er möchte unser Vater im Himmel sein. Wir sind überzeugt davon, Jesus wird wiederkommen. Er ist in Gottes Ewigkeit. Aber er wird einmal sichtbar wiederkommen. Und er wird hier in dieser Welt sein Reich erkennbar machen. Als christliche Kirche leben wir darauf hin. Glaubensbekenntnis. Und jetzt mache ich an dieser Stelle einen kleinen Cut. Einen kleinen Schnitt. Und blende zurück in die hinter uns liegende Woche. Einige von uns haben Urlaub gehabt und haben sich wahrscheinlich gefreut am guten Wetter. Und ihr wisst, dass das im Westen unseres Landes, im Südwesten unseres Landes total anders aussieht. Da freuen sich Leute nicht über das schöne Wetter. Da freuen sich Leute, dass das Wasser nicht steigt. Da stehen Leute vor den Trümmern ihrer Häuser. Und wir haben gehört von Menschen, die in den Kellern ihrer Häuser ertrunken sind. Da stehen Menschen an einem Fluss, der eigentlich eine Bundesstraße ist, auf der das Wasser so hoch geflossen ist, dass Lastwagen überflutet worden sind. Ihr kennt die Bilder. Das ist jüngste Geschichte in unserem Land, hier in der zurückliegenden Woche. Ich habe mir einige der Berichte angehört, was Menschen gesagt haben, die vor den Trümmern ihres Hauses stehen. Ich habe mitbekommen, was das bedeutet, wenn Leute sagen, dieses Haus ist 500 Jahre alt. Ob es stehen bleibt, weiß im Moment keiner. Oder wenn Leute sagen, wir haben es uns so schön gemacht und alles ist kaputt. Oder wenn Menschen formulieren, eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes. Ihr Lieben, wir haben es hier gemütlich, warm und trocken und die Sonne scheint. Aber das ist nicht die Realität in unserer Welt. Und darüber zu sprechen, dass es so etwas gibt wie ein Glaubensbekenntnis, hat auch in solchen Momenten eine große Bedeutung. Was für ein Schatz, wenn ein Mensch an den Grenzen seines Lebens sagen kann, ich möchte vertrauen, dass Gott uns da auch durchführt. Ich halte das für wichtig, dass wir nicht ausblenden, was um uns herum passiert. Ich bin dankbar dafür, dass ich weiß um den Gott, der auch diese Dinge in seiner Hand hat. Auch wenn wir das nicht begreifen. Ich möchte an dieser Stelle meine Predigt beenden. Und ich lade euch ein, noch einmal diesen Text miteinander zu sprechen. Seite 761 war das, ne? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr unser Gott, du siehst die Grenzen, mit denen wir auch zu leben haben. Und wir bringen dir die Not, die Verzweiflung der Menschen, die so betroffen sind von diesen Wassermassen und die nicht wissen, wie ihr Leben weitergehen soll. Wir bitten dich, erbarm du dich darüber. Und wir bringen dir auch die Nöte, mit denen wir vielleicht ganz persönlich und selbst umzugehen haben. Und wir wollen dir sagen, Vater, wir vertrauen darauf, dass du gnädig und barmherzig bist und dass dein Weg mit uns Menschen zu einem guten Ziel führt. Du hast uns deine Liebe in Jesus Christus deutlich gemacht. Lass uns Leute sein, die darauf bauen und dir vertrauen. Danke. Amen.